Lebe für nichts oder stirb für etwas. Yeah. Etwas zum Rauchen angeboten. Und da hat uns etwas zum Rauchen angeboten. Etwas zum Rauchen angeboten. Basik! Let's go. Thank you.